wirklich nicht so schwer, andere Pärchen beim Küssen zu sehen. Es ist doch wirklich nicht so schwer, allein ins Bett zu gehen. Es ist da wirklich nicht so schwer, doch ohne dich nur halb so schön. We'll be right back.